WDR 5 Erlebte Geschichten. Als die Berlinerin Johanna Penzky mit 60 Jahren in Rente ging, wollte sie endlich ihren lang gehegten Traum verwirklichen, nämlich Schauspielerin zu werden. Dabei hatte sie schon als 17-Jährige in Veit Harlans Film Kolberg 1944 als Statistin mitgewirkt und der Aufnahmeleiter versprach ihr eine große Zukunft als Schauspielerin, woraus erst einmal nichts wurde. Jetzt wird Johanna Penzky 90 Jahre alt, ist seit 30 Jahren als Komparsin dabei und eine der meistgebuchten älteren und alten Damen im Kino, Fernsehfilm und Werbung. Ihre kleine Wohnung in Tempelhof ist voller Fotos von Filmaufnahmen mit unzähligen Schauspielern und Regisseuren. Darunter ihr Jugendschwarm Johannes Heesters, ihr Lieblingsregisseur Wim Wenders oder Til Schweiger, den sie erst nach mehreren Filmen zu schätzen lernte. Von klein auf habe ich größtes Interesse für Schauspieler gezeigt, ja. Und zwar, mein Vater rauchte, ich weiß jetzt nicht die Sorte, und da war immer von irgendeinem Schauspieler ein Bild mit drin. Das hat mich ja so interessiert. Ich ging, glaube ich, noch gar nicht mal zur Schule. Das waren für mich Menschen vom anderen Stern. Damals waren ja noch die Heinrich George, diese ganzen Schauspieler, die Älteren, Käthe von Nagy, die heute gar keine mehr kennen, und Magda Schneider, ja. Nee, ich wollte ja eigentlich nie Schauspielerin werden. Ich habe mich bloß für die ganze Schauspielerei so interessiert. Aber ich habe immer so unter Komplexen gelitten. Und ich habe mir das einfach nicht zugemutet. Wir waren zwei Mädels und mein Vater hat ja dann auch immer das noch geschürt. Sagte immer, ach, das kannst du nicht. Und das war ganz furchtbar. Da habe ich ein Leben lang drunter gelitten. Heute manchmal noch. Obwohl ich hier inzwischen hier durch die ganze Tätigkeit als Komparsin wirklich angekommen bin überall. Ja. Es wurmt immer noch in einem. Weil mein Vater immer sagte, nee, das kannst du nicht, das kannst du nicht. Und dabei, er hat viel mit uns gemacht. Er kaufte uns zum Beispiel Schlittschuhe, stellte meine Schwester und mich aufs Eis, gab uns einen Schubs, so, nun lauf mal los, ja. Na, wir lagen natürlich gleich auf der Nase. So war mein Vater auf der anderen Seite, ja. Er hat viel mit uns gemacht. Radfahren haben wir gelernt und alles, die Räder hat er dann selber gemacht. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn wir was machen wollten, ach, das kannst du nicht, hieß es immer. Was er sagte, war hoch und heilig. Ne? Es war alles nicht einfach. Also ich war ja Sportlehrerin und ich hatte ja immer im Hinterkopf, als Komparsin mal zu arbeiten. Und ich hatte eine Nachbarin hier, die Frau Koch, und die hatte eine Nichte, also jedenfalls eine Verwandte, die arbeitete als Komparsin. Und die kannte ich so vom Kaffee trinken und mit ihr und so weiter. Und die sah ich dann noch mal im Film. Ich sag, sagen mal, Frau Koch, die war ja hier im Film. Naja, die arbeitet doch als Komparsin. Ich sag, na, das möchte ich auch mal, wenn ich nicht mehr arbeite. Und dann hat sie die gefragt, hatte die sagen lassen, beim Arbeitsamt der Künstlerdienst, der vermittelt. Und als ich dann in Rente war, ich bin mit 60 in Rente gegangen, da habe ich mich gleich beworben. Nur dachte ich, jetzt geht's dran an die Komparserie. Na, da bin ich dann gleich hingefahren zum Künstlerdienst. Und da haben die mich auch aufgenommen in die Kartei. Und ich sage, na, wann komme ich denn immer mal ran? Ja, vielleicht jedes Vierteljahr einmal. Aber das dauert ein halbes Jahr, dann kam ich mal ran. Und dann habe ich immer gedacht, jetzt, wie kommst du weiter? Und dann war mal in der Zeitung eine Annonce, also eine Agentur sucht Komparse für den und den Film und unter Chiffre. Und da habe ich mich gemeldet und das war die Mechthild Olliges. Das war meine erste Agentur. Und da habe ich dann angerufen und die hat gesagt, ja, sagt sie, ich suche ein älteres Ehepaar, was am Kuder mal um die Ecke geht. Mensch, dachte ich, ist ja herrlich, du bist das erste Mal mit dabei. Nicht? Und dann kam diese besagte Dame, die Mechthild, die kam auch hin, um uns kennenzulernen. Und dann bin ich einfach mit dem Mann eingehakt als Ehepaar um die Ecke gegangen. Ich war selig. Aber die Mechthild war da und habe ich sie gefragt. Ich sage, Mechthild, würden Sie mich wohl aufnehmen in Ihre Kartei? Aber selbstverständlich, sagt sie. Und bei der bin ich heute noch. Da habe ich viel bekommen bei ihr. Ja? Ich habe mir nach der Pensionierung wirklich meinen Lebenstraum erfüllt. Ja. Ich bin mit 42 Jahren Witwe geworden. Mein Mann ist 69 ist mein Mann gestorben. Ja, und habe nie irgendwas kennengelernt und Mein Sohn war immer eifersüchtig, wenn mich mein Mann im Urlaub ansprach. Ja. Wo findet man dann einen Mann? Also ich habe jedenfalls keinen gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da war ich eben alleine und dann bin ich in meinen Beruf aufgegangen. Als Sportlehrerin habe ich mich ganz dem Beruf gewidmet. Aber mein größter Wunsch war damals mal mit Wim Wenders zu drehen. Den habe ich ja so verehrt, den Wim Wenders. Und dann rief mich eine Agentur an, der Himmel über Berlin ist abgedreht gewesen mit Wim Wenders. Oh, da war ich leider nicht dabei. Und dann kam die Fortsetzung in weiter Ferne so nah. Und da durfte ich die Blumenfrau am Alexanderplatz spielen in diesem Film in weiter Ferne so nah. Und da kam Otto Sander und kaufte einen Blumenstrauß bei mir. Und Wim Wenders rief, Johanna, frag ihn bloß, ob du den einwickeln sollst. Und da habe ich gesagt, soll ich ihn einwickeln? Nö, sagt. Und dann musste er sich pieken mit einer Rose. Und das war so hübsch. Die hatten mir so einen hübschen Blumenstand gemacht. Und mich hatten sie auch so hübsch gemacht. Und diese anderthalb Minuten sind, glaube ich, so circa eine Stunde gedreht worden. Je nachdem auch, es wird ja immer von verschiedenen Seiten gedreht. Also es hängt nicht von mir ab, aber es wird denn von der Seite gedreht, von der Seite. Und dann, ach, das werden wir nochmal wiederholen. Johanna, jetzt gucke doch dahin und jetzt gucke doch dahin und jetzt mach doch das. Also die stellen manchmal ganz schön Ansprüche. Das ist manchmal gar nicht mal so einfach und man möchte ihnen gerecht werden. Ich möchte auch gut sein. Das ist so mein Anspruch, ja. Da bin ich immer sehr eitel drin. Und da war ich so selig. Und dann hat mich doch der Wim Wenders nochmal geholt. Also da wurde ich gefragt, ob ich mal die ganze Nacht im Doppelstockbus immer fahren würde. Reichstag, Brandenburger Tor, die ganze Nacht. Mit der U2 und der ganze Bus war voll. Das ist eine berühmte Band. Also man wird ja hingesetzt. Sie können sich das alles nicht aussuchen als Kompan. Und der hat mich nach oben gesetzt, nach vorne gewendet. Und dann schickte er mir so einen netten jungen Mann. Und das war der Bono, der Wiese. Und das haben viele gesehen. Und du hast ja neben dem Buhl, mein Gott, du wirst schade, dass wir nicht mal neben dem. Und ich war mir ja nicht bewusst, dass das so ein berühmter Mann ist. Ist ja immer noch, ja. Da habe ich nachher zu Hause erzählt zu meiner Tochter. Ich sage, ich habe mit der U2. Dann sagt sie, Mami, das ist die U2. Ich sage, ich kann doch nicht Englisch, ja. Und wie das ihre Kinder hören. Und da hast du uns keine Autogrammkarte mitgebracht. Ich sage, ich kannte die ja gar nicht. Und der hatte einen riesen Catering, ja, der Wim Wenders. Und da konnten wir leben, wie Gott in Frankreich. Ne? Und ich habe mich dann hinten angestellt, wie wir als Komparsen das immer müssen. Ich kann das verstehen, denn die in Produktion, die müssen ja die nächste Szene aufbauen. Deshalb müssen die ja eher essen als wir Komparsen. Jetzt stelle ich mich hinten an, auf einmal kommt Wim Wenders an. Johanna, was machst du denn hier hinten? Ich sage, Herr Wenders, wir Komparsen müssen uns immer hinten anstellen, habe ich so trocken zu ihm gesagt. Aber nicht bei mir. Da nahm er mich, ging die ganze Reihe entlang, ganz nach vorne und mir war das so peinlich. Ja, aber er wollte das so und dass ich mich nicht hinten an. Also ich will nur damit sagen, also Wim Wenders ist ein ganz toller Mann. So menschlich, so warmherzig. Also ich bin immer gut angekommen überall. Aber da war mal ein Regisseur in Babelsberg. Der überwiegende Teil konnte nach Hause, aber er hat uns ausgesucht und wir mussten noch da bleiben. Und wir saßen untätig, waren noch junge Studenten mit dabei. Die trauten sich natürlich nicht zu sagen. Wir hatten auch unser Geld noch nicht ausgezahlt bekommen. Damals kriegten wir das noch ausgezahlt. Und da bin ich dann hingegangen zu dem Regisseur. Da habe ich gesagt, dann mal entschuldige, wie lange müssen wir denn hier noch sitzen? Ich muss zweimal, einmal mit der S-Bahn und dann mit der U-Bahn fahren. Und das ist ja bald Nacht, ja? Da schreit er mich an. Machen Sie, dass Sie nach Hause kommen. Also, da, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Und ich sage, aber vorher möchten wir alle unser Geld haben, nicht? Da haben wir das Geld gekriegt und wir konnten nach Hause. Jetzt ruft mich die Agentur an und sagte, Johanna, kannst du morgen noch mal kommen? Ich sage, nee, ich möchte eigentlich nicht kommen. Bei dem Regisseur, der hat mich gestern rausgeschmissen. Da sagt die zu mir, kannst du ruhig kommen? Wir haben den noch rausgeschmissen. Da ist der rausgeschmissen, weil der eben so unmöglich war. Na, das war mega eine Genugtuung, ja. Und da bin ich dann auch zum nächsten Dreh wieder hingefahren nach Babelsberg, ja. Ah, ja. Ja, Til Schweiger, ich komme da runter Und war wunderbares Wetter und Til Schweiger begrüßte mich, kam an und dachte, der weiß ja, was ich gehört. Er stellte sich vor, Til Schweiger. Ich sage, na, ich bin die Johanna. Ja, sagt er, wir filmen ja zusammen. Geh mal bitte in die Maske, wir sehen uns denn noch. Also war ganz freundlich und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ein netter junger Mann. Ne? Also bei Kleinohrküken, da hat er mir sogar eine Wärmflasche gebracht, weil es so kalt war. Da haben wir im Auto gesessen, im Cadillac, also oder so ein gutes, tolles Auto. Ja, ich sage, Mensch, ich kann aber nicht fahren. Nee, brauchst du nicht, brauchst bloß mit deinem Filmmann zu sitzen. Und er saß so 50 Meter von uns entfernt, auch im Cadillac, und schminkte sich. Und ich musste meinen Filmmann anstoßen und viel Mimik machen natürlich und zeigen, dass er sich da schminkt, ja. Und das wurde ja auch öfter wiederholt. Ne? Er hat sich immer köstlich amüsiert über uns im Stillen. Ja? Ach, da brachte er mir eine Wärmflasche plötzlich, denn wir hatten Sommersachen an. Ja? Und da war es ein bisschen frisch, aber ich muss sagen, ich habe gar nicht so gefroren. Ich sage, Till, ich brauche eigentlich gar keine Wärme. Dann nimm sie mal, wärm dich mal ein bisschen. Ja? Und das habe ich ihm auch ganz hoch angerechnet. Und dann 1,5 Ritter haben wir gedreht und da kannte ich die ganze Crew. Und er hat wieder dieselbe Crew genommen, hier für Kokowi oder wie das da heißt. Ne? Und dann hat er mich da auf die Bühne geholt. Einer von denen hatte Geburtstag und hatten sie gerade fertig gesungen, Happy Birthday. Und da holt er mich auf die Bühne und sagt so, Johanna ist abgedreht, dann klatschen sie ja alle. Ne? Und da gab er mir so ein längliches, war so in Holz. Ich kenne mich ja mit Getränken nicht aus. Und da war eine echte französische Rotweinflasche mit drin. Die habe ich ganz schnell in meine Tasche gepackt, damit die Komparsen das nicht sehen. Ich will nicht, dass die sehen, ich werde bevorzugt. Und zum 85. Geburtstag habe ich die mit 4 Komparsen getrunken. Also man hat mit uns 4 auch einen Film gedreht mit Falten zum Film. Das RBB hat den gedreht. Der ist schon ein paar Mal gezeigt worden und der ist ganz toll angekommen. Also uns hat er auch gut gefallen. Und da spielen wir 4 Frauen drin. Wir sind dann so ein Quartett, ja. Wenn ich noch so an Til Schweiger denke, wenn ich manchmal gespielt habe, da hat sich köstlich amüsiert über mich immer. Sag mal, Til, lachst du mich aus? Nee, sagte, ich habe meinen Gefallen so an dir, ja. Ich bin auch nicht böse, ich sage, dreht doch so oft ihr wollt. Ich hatte mal eine Sprechrolle und die war ein bisschen schwer. Und die wurde dann 12-mal wiederholt. Nicht, weil ich mich versprochen hatte, aber weil die immer das wieder so wollten. Und dann sollte ich das so sagen. Dann sagt die, nee, das und kommt denn dahin. Und das ist dann sehr, sehr schwierig. Nicht, wenn sie den Text gelernt haben und dann muss etwas umgestellt werden davon. Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich so eine längere Sprechrolle habe. Nicht bei Wim Wenders wieder ankam und sagt, frag ihn mal, ob du das einwickeln sollst. Das macht mir überhaupt nichts. Aber dann steht die vom Skript, die steht dann da und jeder Satz wird dann verfolgt von mir. Das finde ich sehr schwierig. Ich habe es aber immer noch geschafft. Manchmal wird man auch geschminkt, da kennt man sich gar nicht wieder. Ne? Aber sonst machen sie bloß so ein bisschen und manchmal die Augenbrauen. Also das ist zum Vorteil von einem, wenn man manchmal geschminkt wird. Die Nase wird dann gepudert, nicht? Oder je nachdem, ich bin ja auch für 1,5 Ritter, da kennen sie mich gar nicht wieder, wie ich da in der Maske war. Also ich war ja die hässlichste Frau auf der Welt, die sie da gemacht haben, ja. Und ich war die eiserne Jungfrau in dem Film, die eben so sein musste. Das war so ein junger Mann. Und da sagte er, weißt du, Johanna, weißt du überhaupt, wen du anmachen sollst? Johannes, sie ist das. Ich wäre bald vom Stuhl. Also ich muss wohl, der sagt, warte, ich hole dir gleich einen Tee. Ich sage, das ist aber nett. Ich sage, aber wenn denn einen Schwarzen? Ich war so perplex, dass ich mit meinem Idol von damals filmen sollte. Ich konnte das ja nicht fassen. Ja, also Johannes hieß das, war ja der Traum meiner schlaflosen Nächte. Der Johannes hieß das, denn den haben wir ja schon während des Krieges so verehrt. Als junge Mädchen, als 16-, 17-Jährige, war das unser aller Schwarm. Und da habe ich gedacht, den mal kennenlernen, aber wie kommst du nach Berlin? Das war ja für mich eben überhaupt nicht der Fall, dass ich den mal kennenlernen würde. Und jetzt kriegte ich einen Anruf. Ja, Johanna, würdest du mitmachen? Wie alt war er? Ich weiß nicht, Jahrhundert? Ja, also an 100 war er, ja. Ich sitze und trinke meinen Tee. Da kommt eine Limousine an. Johannes hieß, der sitzt drin mit seiner Frau. Steigen aus, ja. Also ich dachte, ich träume, dass ich da den Johannes Hiester sehe. Ne? Die Faszination war noch da, obwohl er alt geworden ist inzwischen, ja, und sich manchmal vielleicht auch ein bisschen lächerlich mit dem Singen gemacht hat. Ja, das hat mir immer so wehgetan. Aber bei mir war die Faszination noch da, dass ich den kennenlerne, der in meiner Jugend mein Idol war. Wie das Leben so spielt, habe ich gedacht. Und und nun hieß es eben, ich muss den anmachen. Thomas Gottschalk war hier der König und hieß, das war der Wissenschaftler. Und da waren wir in einer Kirche, das war alles venezianisch ausgestaltet. Also der Til Schweiger hat das einmalig gemacht. Ja. Das war so faszinierend, ich konnte mich gar nicht satt sehen an allem. Und das Schlimme war, ich musste auch noch meine Zähne rausnehmen. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, ja, Johanna, das wird verlangt, weil du eben so hässlich bist, die als eiserne Jungfrau nicht. Und das war mir so peinlich. Da stand hier Til Schweiger natürlich verdeckt mit seinem kleinen Monitor. Sagte so, Johanna, jetzt gehst du eben richtig, wie eine alte Frau geht, zu Johannes hieß das, da saß in der ersten Reihe, und machst ihn an. Und dann guckst du eben so lassiv über die Schulter. Ich bin dann hingegangen und dann habe ich so ganz lassiv über die Schulter geguckt, ja. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Ich sage, und habt ihr nicht gemerkt, dass ich keine Zähne drin hatte? Nö, na, da war ich erstmal froh, ja. Das musst du mitmachen, wenn Til Schweiger das verlangt, machst du es eben. Man muss ja zum Casting, wenn man was Besonderes macht. Und da waren viele Frauen, saßen schon da. Und ich komme rein und da ruft gleich eine ältere Komparsin, na, jetzt können wir anderen ja nach Hause gehen, Johanna ist da. Und da habe ich zu ihr gesagt, also das finde ich eine Frechheit, sowas zu sagen, ja. Nun war auch das Schlimme, ich wurde genommen, aber die anderen alle nicht, ja. Aber da kann ich ja nichts für, denn jeder ist ja alleine drin und muss vorspielen. Genauso ist es mir ergangen, ich hatte für Coca-Cola auch Werbung gemacht. Das ist auch niedlich geworden. Und da waren sage und schreibe 20 Komparsen. Ich wollte schon nach Hause gehen, das war so heiß. Und da mussten wir dreimal verschiedene Gesichtszüge machen. Also einmal schallend lachen, einmal nur schmunzeln und einmal ganz böse gucken, nicht? Und ich kam dann in die engere Wahl und dann musste ich nochmal hin. Also dann wurde ich nochmal von den Fünfen ausgesucht, ja. Und die sagten dann da auch gleich, naja, wir wissen ja, wer rangenommen wird, nicht, oder wer geholt wird. Ja, aber ich konnte doch nichts dafür. Ich sagte dann zu dem Regisseur, ich mache mich immer so unbeliebt. Und da sagte er, wen hätte ich denn noch nehmen können außer dir, ja? Ich sage, ist ja ein nettes Kompliment, nicht? Aber ich bin nicht böse, wenn andere genommen wird, nicht? Aber die scheinbar dann doch, nicht? Also hierfür, also für solche Sachen hat man einen Vertrag. Wir dürfen nicht drüber sprechen, aber da gibt's dann doch ganz schön mehr. Das wissen die ja auch alle. Sonst kriegen sie ja 55 Euro für 10 Stunden. Nicht? Aber so wie sie irgendwas spielen, wenn sie eine kleine Rolle haben, dann kriegen sie 20 oder 25 Euro mehr. Aber ja, also das ist nicht doll. Ein Regisseur holte mich mal dreimal hintereinander und da sage ich, jetzt sag, wir duzen uns ja immer alle. Ich sage, jetzt sag mir doch mal, es gibt so viele ältere Frauen, warum holst du mich? Ja, du bist so bodenständig und deine Natürlichkeit gefällt uns allen so. Und das haben die mir alle bestätigt, dass ich so natürlich bin und natürlich spiele auch und natürlich spreche. Denn manchmal, ich beobachte ja auch die Komparsen, da denke ich dann immer, warum spielt sie nicht sich selber, ja? Also ich war schon 12-mal eine Leiche, also 12-mal tot, ja. Und ich habe das immer wieder gern gespielt und bin auch immer wieder geholt worden. Also dann muss ich das ja wohl ganz gut gemacht haben. Also die schlimmste Leiche war bei Ulrich Mühe, der letzte Zeuge. Und zwar mussten mich da 3 Feuerwehrleute aus dem Müllcontainer holen. Aber den hatten sie vorher sauber gemacht, da lagen schöne Kissen drin. Aber gerochen hat es doch, ja. Aber ich hatte mir einen alten Mantel angezogen, einen alten Ledermantel, den konnte ich zu Hause wieder abwaschen, ja. Und da war ich auf einem Hof wo die mich da auf eine Trage legten, ja, Bahre sagt man da ja nicht. Und da sagten die drei Feuerwehrleute, ich wiege 52 oder 53 Kilo, machen Sie sich bitte nicht so schwer. Ich sage, ich mich schwer machen? Ich muss ja so hängen, ich kann ja hier nicht lachen und angespannt sein. Ne? Naja, dann lag ich da und dann hat es endlich geklappt. Und dann kam Ulrich Mühe an und der hat mir dann mit der Taschenlampe, und das war so kalt. Am Tag vorher war es schönste Sommerwetter und ausgerechnet an dem Tag war es so kalt. Man muss ja wirklich ganz ruhig liegen. Sie dürfen nicht mit den Augen blinkern, Sie dürfen ja gar nichts. Dann wird schon unterbrochen, ja. Und jetzt kam Ulrich Mühe, mit der Taschenlampe kam er, leuchtet mir in die Augen. Dann meine Finger hat er berührt. Und was das Schlimmste war, da hat er meine Waden gestreichelt von hoch und runter. Ich bin so kitzlig. Also es hat viel Mühe gekostet, hier wirklich so zu liegen, wie man als Leiche liegt. Ja? Und dann standen die ja und hatten ihren Text. Und da musste ich ja immer schön liegen bleiben. Das war so lange. Und mir war so kalt. Und jetzt musste ich auch aufpassen, wenn das kalt ist und sie atmen aus, dann ist ja eine Pfanne zu sehen. Und da musste ich auch so aufpassen. Und die haben sich aber Gott sei Dank nicht versprochen. Und dann waren sie fertig. Ich musste ja immer noch liegen bleiben. Da drehen sie da ein ja dann noch als Leiche so hinten und vorne. Und dann auf einmal sagt der Johanna, du kannst wieder gucken. Ne? Da stand das ganze Team um mich herum und klatschte und sagt, das haben sie ganz toll gemacht, sagten sie. Der Ulrich Mühe hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch sein Mitarbeiter und vor allen Dingen auch der Regisseur, der war ganz lieb und nett und hat mich dann nachher als Schlusswort noch gelobt, was auch selten ist von einem Regisseur, dass die einen loben. Gelobt wird beim Film selten. Und wenn, dann weiß man das wirklich zu schätzen. Da habe ich mich wirklich gefreut, weil es ja kalt war. Ne? Man weiß immer nicht, so, was kommt heute auf dich zu? Das weiß man immer nicht. Und da ist man dann natürlich auch neugierig. Und ich freue mich über jeden Dreh. Das ist solche Abwechslung in meinem Leben überhaupt, wenn man älter ist. Immer wieder ist man mit jungen Leuten zusammen und immer wieder mit neuen Schauspielern oder mit alten Schauspielern. Also das ist das, was mir so gut gefällt. Also solange der Herrgott es zulässt mit meiner Gesundheit, da drehe ich und wenn ich 110 bin. Deutschlands älteste Statistin, die Königin der Nebenrollen Johanna Penski, die morgen 90 Jahre alt wird. Sie erzählte heute ihre erlebten Geschichten mit Regisseuren und Schauspielern. Andrea Lieblank hat ihr zugehört. Am nächsten Wochenende, wenn die Tour de France schon eine Woche unterwegs ist, lassen wir in erlebte Geschichten einen Mann erzählen, der Hunderttausende von Kilometern auf dem Fahrrad verbracht hat, um die Welt zu erkunden. Tillmann Waldthaler. Nächsten Sonntag, 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.